Deutschlandfunk. Nachtradio. Das war eine kurze Tanzeinlage der belgischen Experimentalgruppe Univers Zero. Willkommen zum Soundcheck im Deutschlandfunk. Dazu begrüßt Sie Karl Lippegaus. Unser Thema bis 3 Uhr, Resurrectio, die heimliche Wiederkehr des Art Rock. Body and spirit. That's what we look for. And great art, regardless, music, poetry, theater, the greatest has all of it. It has some balance, Coltrane. Das war die Elektronikgruppe After in Paris mit Mind, Body and Spirit und der Stimme des Jazzmusikers Dave Liebman. Die Jahre 1968 bis 1971 waren eine besonders fruchtbare Periode in der Geschichte der progressiven Rockmusik, wenngleich die Musik oft viel von ihrer Frische verlor, wenn sie in Vinyl geritzt wurde und dadurch etwas von ihrer Essenz verlor. Es gab Grenzüberschreitungen, es gab die Zusammenarbeit mit Komponisten wie Stockhausen und John Cage, es gab die Multimedia-Shows, revolutionäre Versuche einer Erweiterung der Klangpalette, Kollektivimprovisationen, Stücke, die 25 Minuten und länger dauerten und als kommerzieller Selbstmord gewertet wurden. Die Musiker des Art Rock ließen sich in Ruinenlandschaften fotografieren oder im Wüstensand. Fremde Stimmen sprachen zu einem. Es gab Klangcollagen, Experimente mit Rhythmen fremder Kulturen. Ständig brodelte es irgendwo. Repetitive Motive, Vorstöße ins Weltall. Artrock nannten das einige und Spuren davon finden sich auch heute noch bzw. wieder. Resurrectio, die heimliche Wiederkehr des Artrock. Somewhere later on, I woke up and she was gone. There was dew upon the lawn in sunrise. Later she came back with a red pepper sack, which she told me would contain a surprise. She stuck her hand right in into the bottle. Said she knew I'd be surprised she got on. Take a Charleston, dip the bottom. Then she gave up. Shoes to me, plastic leather, 14 triple D. I said, I wonder what the shoes for. She told me, don't you worry no more. And got right down there on the towel floor. Now darling's don't fall over me. Is this something new? Having people stomp on you? Is it what I need to do for your pleasure? What is this, a quiz? Don't you worry what it is. It is merely just a moment I can treasure. By 10 o'clock her arms and legs were rendered. She couldn't talk cause her mouth had been extended. It looked to me as though she had been blended. What was this abject misery? No, no, Carolina hardcore ecstasy. Die französische Gruppe Caroline mit dem Gitarristen Gilles Coronado in Carolina Hardcore Ecstasy von Frank Zappa. Kevin Ayers, 1976, Zitat: Frankreich ist ein seltsames Land. Die indische Flöte ist hier sehr populär. Es gibt Leute, die Superstars in der ganzen Welt sind, nur nicht in Frankreich. Dort hat man einen sehr speziellen Geschmack. Soft Machine waren sehr populär bei den Franzosen, Pink Floyd. Die Originalität der Gruppen beruhte auf der Tatsache, dass alle Mitglieder einen völlig anderen Geschmack hatten. Wenn alle denselben musikalischen Geschmack haben, ist es viel weniger stimulierend, weniger interessant. Plastikgitarren und andere Fundsachen aus der Spielzeugabteilung großer Kaufhäuser sammelt der Katalane Pascal Comelat. Wir hörten ihn mit The Indian of the Group aus seinem Album Method the Rock'n'Roll. The Indian of the Group, der Indianer der Gruppe, so pflegte Frank Zappa seinen Schlagzeuger Jimmy Carl Black bei Live-Konzerten anzukündigen. Annette Peacock war die erste Frau, die auf der Bühne einen Moog-Synthesizer spielte. Ihre erste Platte mit Akkord Changes war das Album I'm the One von 1970. Die Firma Polydor saß jahrelang auf den Bändern. Dann kam das Album 37 Jahre später, nämlich jetzt, zum ersten Mal auf CD heraus. Annette Peacock hat es bei ihrem eigenen Plattenlabel Ironic veröffentlicht. I'm the One. Wow. über Tim Buckley aus einem Artikel in der Zeitschrift Aktuell, Paris, Dezember 1972, sowie Zappa der weiße Spiegel Eric Dolphys von Varese und Stravinsky ist und Captain Beefheart sich in Ornette Coleman spiegelt, so ähnelt Tim Buckley keinem von ihnen. Seine vier Oktaven umspannende Stimme erlaubt es ihm, wie ein Blechblasinstrument zu klingen, den Blues in Swahili zu singen. Tim Buckley erneuert die Folkmusik, er führt Veränderungen in den Rhythmen ein, Elemente des Free Jazz, afrikanische Rhythmen. Stalagmites. Diamonds. Blue shade. Daylight on the island. Soundcheck im Deutschlandfunk Resurrectio, die heimliche Wiederkehr des Art Rock. Zuletzt hörten Sie zwei Ausschnitte aus dem aktuellen Album der Pariser Keyboardspielerin Sophia Domanchich. Snakes and Ladders, daraus The Island und Of Night mit der Stimme des Briten John Greaves. Dazwischen Musik der Gruppe Seafeel, Rip Run. Irmin Schmidt, Keyboarder und Co-Gründer der Kölner Gruppe Can, sagte Ende der 70er Jahre, unser Konzept war, kein Konzept zu haben. Wir kamen alle aus verschiedenen Richtungen und jeder wollte etwas Neues machen. Was wir alle nicht wollten, war ein Bandleader, einer, der die ganze Musik komponiert. Das Konzept wollten wir finden, indem wir gemeinsam Musik machten, alle zusammen. Jeder von uns suchte eine neue Erfahrung in Form des Kollektivs. I'm David Gould mixt Roots Reggae mit traditioneller hebräischer Lyrik. In einem Studio in Brookline, Massachusetts, versammelte er 13 Musiker. Gould ist Mitglied der populären amerikanischen Ska-Band John Brown's Body und dieses Album, Adonai and Dab, erschien bei Zadig, dem Label von John Song. Jackie Liebezeit, Schlagzeuger von Can. Der Free Jazz bot eine interessante Erfahrung. Es war eine nicht konventionelle Art, Musik zu machen, die Freiheit auszukosten, alles Angelernte zu vergessen, die Zerstörung der Harmonie. Es war etwas total Neues, aber es führte zu weit. Nach einer gewissen Zeit ließ man alle musikalischen Elemente fallen und es war dann überhaupt nicht mehr frei. world's my superpower. And if you question this, and if you question this, question this, question this, question this, question this, question this. The Negro lives on a lonely island of poverty. In the midst of a vast ocean of material prosperity. You might consider buying American. Police and police dogs charged a group of 600 Negroes marching on City Hall. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check. Sie hörten Plaza de Mayo von Juan Carlos Cáceres aus dem Album No me rompas las bolas, was man höflich Englisch übersetzen darf mit Don't break my balls. Danach B-Flat 7 von Laurent de Wild, einem Jazzpianisten aus Paris, der mit einem Computer spielt. Laurent de Wild und Otisto 23. Sie hörten American's Dream, American Dreams von Orad Talmor und If Six Was Nine, natürlich von Jimi Hendrix, hier aber in einer neuen Version des französischen Trios Journal Intime. Resurrectio, die heimliche Wiederkehr des Art Rock. Damon Edge von der Gruppe Chrome sagte Ende der 70er, man kann das Element des Zufalls nehmen, es verdichten, sodass es nicht mehr zufällig ist, sondern in Bezug steht zum Ganzen, in welchem Medium auch immer. Jedes chronologische Ereignis wird ein weiterer Block in einer noch undefinierten Struktur. Das kann passieren, ohne dass man es selbst wahrnimmt. O ti subuti jo kairo karwose originated Kamachi Kora and the violoncelle. Umoe Jinde. Regret à Kader Barry, der Cellist Vincent Segal mit dem afrikanischen Chora-Spieler Balake Sissoko aus ihrem wunderbaren Album Chamber Music. Resurrection, die heimliche Wiederkehr des Art Rock. Heute unser Thema in Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten geht's weiter mit dem zweiten Teil. Thank you.